Paragraph 61, Übung 7. Tagesablauf eines Junggesellen. Ergänzen Sie den Artikel oder auch die Endung, zum Beispiel am, ins, einem. Lösen Sie diese Übung zuerst in Ihrem Heft und hören Sie dann den Text auf Kassette. Herr Müller steigt morgens um 7 Uhr aus dem Bett. Als erstes stellt er sich unter die Dusche, dann stellt er sich vor den Spiegel und rasiert sich. Er geht zurück ins Schlafzimmer, nimmt sich Unterwäsche aus dem Wäscheschrank, nimmt seinen Anzug vom Kleiderständer und zieht sich an. Er geht in die Küche, schüttet Wasser in die Kaffeemaschine, füllt 3 Löffel Kaffee in den Filter und stellt die Maschine an. Dann geht er an die Haustür und nimmt die Zeitung aus dem Briefkasten. Nun stellt er das Geschirr auf den Tisch in der Wohnküche, setzt sich auf einen Stuhl, trinkt Kaffee und liest in der Zeitung zuerst den Lokalteil. Dann steckt er die Zeitung in die Aktentasche, nimmt die Tasche unter den Arm und geht zu seiner Bank. Dort steht er den ganzen Vormittag hinter dem Schalter und bedient die Kundschaft. Zu Mittag ist er in der Kantine der Bank. Am Nachmittag arbeitet er in der Kreditabteilung seiner Bank. Meist geht er dann durch den Park nach Hause. Bei schönem Wetter geht er gern noch etwas im Park spazieren. Und wenn es warm ist, setzt er sich auf eine Bank, zieht seine Zeitung aus der Tasche und liest. Am Abend trifft er sich oft mit seinen Freunden in einem Restaurant. Manchmal geht er auch ins Theater, in die Oper oder zu einer anderen Veranstaltung. Wenn es einen Krimi im Fernsehen gibt, setzt er sich auch mal vor den Fernseher. Manchmal schläft er vor dem Apparat ein. Gegen 12 Uhr spätestens geht er ins Bett.